ما ادري ايش السفر هذا شلون داف دويتش، بارك الله فيكم دام من فايس. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، بارك الله فيكم، تكلمنا المرة السابقة حول المياه وبعض النجاسات وعن نجاسة الكلب وغير ذلك، واليوم إن شاء الله نتابع بارك الله فيكم في كتاب الآنية، في باب الآنية، باب الآنية، وهي مراجعة إن شاء الله. الآنية جمع إناء، وهو المعروف، الإناء هو الذي يستخدم للطعام والشرب. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحديث رواه البخاري ومسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم. بارك الله فيكم، في هذا الحديث نهي صريح واضح عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة والأمور التي تستخدم في الأكل والشرب، يعني كل ما يستخدم في الأكل والشرب إن كان من الذهب والفضة فهو حرام، يجوز أن يؤكل فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هنا شيئا، وهو هي لهم في الدنيا أي للكفار، ولكم في الآخرة أي في الجنة. وفي هذا الحديث كذلك بارك الله فيكم اختلف أهل العلم في مسألة العلة، فقالوا العلة هي الخيلاء، يعني التكبر، الذي يأكل بآنية الذهب والفضة متكبر. ومنهم من قال لا، العلة كونها من الذهب والفضة. وطبعا بارك الله فيكم علمي على عدم جواز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أو الفضة مختلط مع إناء آخر، فإذا جاز الفصل حرم الأكل والشرب فيها. أما إذا كانت مضببة بها، مضببة التضبيب، الإناء بيأخذ الإناء مثلا بيكون زجاج ويضع عليه شيء مثلا من الذهب أو الفضة، ويكون فيه ذهب أو فضة، وكان لا يسمى ذهبا، يعني لا يسمى هذا الإناء من الذهب أو هذا الإناء من الفضة، فهذا يجوز الأكل والشرب فيه. واختلف أهل العلم في قضية هل عدم الجواز هنا في هذا الحديث هو فقط بالنسبة للأكل والشرب ولا كذلك في أمور أخرى، يعني مثلا هل تغتسل في إناء من الذهب والفضة، هل تتوضأ في إناء فيه الذهب والفضة؟ هو الحق أنه بارك الله فيكم أنه فقط لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة إذا كان يطلق عليها ذهبا أو فضة، ولكن إذا كانت نسبة الذهب والفضة فيها شيء قليل بحيث ما يطلق عليها أنها من الذهب والفضة فيجوز الأكل والشرب فيها. والإناء المضبب كما ذكرنا هناك، يعني أجمع أهل العلم على أنه يجوز الأكل والشرب فيه. وعن أم سلمة قالت رضوان الله عليها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. والحديث كذلك متفق عليه، يعني كما جرجرت نار جهنم في جوفه، لما يكون في ماء في جوفك يكون في له جرجرة، يعني هذا الصوت، كأنه كذلك يكون الإنسان والعياذ بالله الذي يأكل ويشرب بآنية الذهب والفضة. فذلك لا يجوز للمسلم أن يأكل بآنية الذهب والفضة. بارك الله فيكم، Wir haben schon mit dem ersten Kapitel angefangen. Wir haben schon mit dem ersten Kapitel angefangen, und zwar wir haben über Gewässer gesprochen. Das wird Wasser und die Urteile von Wasser. Dass Wasser rein und reinigend ist, solange dieses Wasser nicht mit einer unreinen Substanz vermischt worden ist. Dann haben wir gesprochen, barakallahu fikum, über verschiedene Arten von Unreinheiten, wie zum Beispiel Speichel von Hund oder zum Beispiel die, wenn ein Tier verendet ist und so weiter. Heute, barakallahu fikum, reden wir oder machen wir weiter mit unserer Wiederholung. Das ist alles Wiederholung. Und zwar, wir reden heute, inshallah, barakallahu fikum, über Al-Aniya. Das wird Gefäße. Gefäße. Und wenn wir sagen Gefäße, dann bedeutet wie Geschirr. Das wird, was man benutzt für Essen und Trinken, wie zum Beispiel Teller, Töpfe und so weiter. Barakallahu fikum. Löffel, Gabel und so. Al-Aniya, das heißt Al-Aniya, und das ist Plural von Ina. Ina ist ein Gefäß. Und Al-Ina im Arabischen ist etwas, was etwas anderem beinhaltet, oder du kannst was drum tun. Wie zum Beispiel Topf, Teller, Glas und so weiter. Und hier, barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, das Hadith wurde von Huzaifa ibn al-Yaman radhiyallahu alaihi berichtet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, La tashrabu في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Trinkt nicht in Gefäßen aus Gold und Silber und esst nicht in Tellern aus Gold und Silber, weil diese Gefäße für die Kuffar im Leben sind. Und die sind für euch im jenseitigen Leben. Das wird im Paradies sind die Gefäße inshallah aus Gold und Silber. Aber in diesem Leben dürft ihr das nicht machen. Und in diesem Hadith, barakallahu fikum, ist ein klarer Beweis, dass man Gefäße, was man für Essen und Trinken oder überhaupt was man für Essen und Trinken benutzt, von Gefäßen, Gabeln, Tellern und so weiter, dass man es nicht aus Gold und Silber benutzen darf. Wenn das aus Gold und Silber ist. Aber, barakallahu fikum, und An-Nawawi sagte, es gibt hier Ijma, es gibt hier Konsens der islamischen Gelehrten, dass man nicht im Gold und Silber Gefäßen essen darf oder trinken darf. Die Gelehrten haben gesagt, was ist der Grund? Manche sagten Arroganz. Andere sagen, der Grund ist, dass diese Gefäße aus Gold und Silber sind, und weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, isst nicht oder trinkt nicht mit diesen Gefäßen, dann dürfen wir nicht. Wenn wir aber ein Teil des Gefäßes oder etwas in der Material von Gefäß aus Gold und Silber ist, dann haben die Gelehrten hier unterschiedliche Aussagen getroffen und die haben das erklärt. Und zwar, wenn das Gefäß noch als Goldgefäß oder Silbergefäß genannt wird, dann darf man nicht. Du darfst nicht essen und trinken in diesem Gefäß. Du darfst das nicht benutzen für Essen und Trinken. Wenn aber die Menge des Goldes und des von Silber so wenig ist und du kannst es nicht von diesem Gefäß trennen, dann darfst du das benutzen, kein Problem. Und dann, barakallahu fikum, haben die Gelehrten noch dazu gesprochen, und zwar, wenn ein Gefäß vergoldet wird oder versilbert, mit einer Schicht von Gold und Silber, was man nicht abtrennen kann, und man nennt ihn das nicht jetzt goldene oder silberne Gefäße oder Löffel oder sowas, dann haben sie gesagt, das kann man benutzen, wallahu ta'ala ala wa a'lam. Gilt das auch für zum Beispiel Gefäße, die man für Wudu benutzt, wenn du Wasser in diesem Gefäß hast? Nein, das gilt nicht. Weil, barakallahu fikum, es keinen Beweis dafür gibt. Der Beweis ist eher Essen und Trinken aus Gold und Silber. Aber manche Gelehrten haben eine Logik-Schluss gemacht. Da haben sie gesagt, auch du darfst das nicht für Waschen oder zum Beispiel für Wudu benutzen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel mit einem Schüssel Wasser kommt und du willst Wudu und diese Schüssel ist aus Gold oder aus Silber, darfst du das benutzen? Du darfst das, es ist kein Problem. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أم سلمة hat gesagt, بارك الله فيكم, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, derjenige, der von silberen Gefäß trinkt, diese Person trinkt von der Höllenfeuer in seinem Bauch am letzten Tag. Das wird Höllenfeuer, wird in seinem Bauch sein. Und hier, barakallahu fikum, das ist ein klarer Beweis in diesem Zusammenhang, dass man nicht aus goldenen oder aus silbernen Gefäßen essen darf oder trinken darf. Wallahu ta'ala a'la wa ta'alam. Oben steht, dass wir auf Arabisch und auf Deutsch sprechen, barakallahu fikum. Oben steht, dass wir auf Arabisch und auf Deutsch sprechen. Und das ist ein Live-Unterricht aus der Moschee. Es gibt Leute auch hier in der Moschee. Das wird nicht im Internet. Nicht nur. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإيهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إيهاب دبغ فقد طهر هم أهل السنن الأربعة لما نقول الأربعة هم أهل السنن اللي هم الترمذي النسائي أبو داود وابن ماجه أيما إيهاب دبغ فقد طهر هذا بارك الله فيكم له علاقة بته بجلد ميتة الحيوان والدباغ هو أن يؤتى هذا الجلد جلد الحيوان وأن يعامل ببعض المساحيق وأن يعامل بالماء والصابون وغيرها وثم يستخدم إما لللباس أو للفرش أو لغير هذه الأمور وفي الدباغ في هذه المسألة سبعة أقوال لأهل العلم القول الأول أن الدباغ يطهر كل جلد ميتة باطنه وظاهره ولا يخص منه شيء يعني كل شيء مات ذبح إلى غير ذلك طالما دبغ الجلد فهو طاهر باطنا وظاهرا ويستخدم وهذا هو العمل بهذا الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر الإهاب هو جلد الميت فإذا دبغ فقد طهر خلاص صار طاهر لأنه الأصل في الميت أنه غير طاهرة فإذا دبغ جلدها يعني عمل فصار طاهر القول الثاني قالوا لا يطهر شيئا يعني حتى لو دبغت الجلود فهي لا تصبح طاهرة واعتمد أصحاب هذا القول على قولي على قوله صلوات الله وسلامه عليه أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وهذا حديث عبد الله ابن عكيم رضوان الله عليه وهو عند أبي داود وهو صحيح طيب الآن عندنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ رفق الطهر وعندنا لا تنتفعوا طيب كيف نفهم قالوا هذا منسوخ يعني الأول منسوخ يعني الأول خلاص حكمه راح أما هذا القول بارك الله فيكم فما رد عليه أهل العلم أولا حديث عبد الله بن عكيم قالوا فيه اضطراب ولكن الحديث صحيح فإذا هذا نتركه ثانيا قالوا لا يقوى على النسخ لأنه قالوا فيه ليس بقوة حديث ابن عباس. حديث ابن عباس بارك الله فيكم عند مسلم وعند الأربعة وهو صحيح، أما حديث عبد الله بن عكيم فما لا يقوى أن ينسخه. والثالث أنه إذا تعارض حديثان، إذا تعارض حديثان فيجب أن يكونا بنفس القوة حتى ينسخ حديث آخر. وكذلك كلام جميل لأهل العلم، قالوا الإيهاب هو ما قبل الدباغة، ما قبل الدباغة يسمى إيهاب، يعني جلد الميت يسمى إيهاب قبل الدباغة، فإذا دبغ صار اسمه شن أو شن أو قربح. فهذا كلام طيب، هذا بالذات كلام طيب. واعتمد بارك الله فيكم على حديث عائشة رضوان الله عليها وحديث ميمونة خالة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان عندها لما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن أو شن وتوضأ منه، فالشن هو بعد الدباغ، أما قبل الدباغ قالوا اسمه إيهاب. فأيما إيهاب دبغ، أي الجلد قبل الدباغ يسمى إيهاب، فإذا دبغ صار شن، فقالوا خلاص ما في مشكل بالحديثين. النبي قال لا تنتفعوا من إيهاب من الميتة بإيهاب ولا عصب، هذا قبل الدباغ، أما بعد الدباغ انتفعوا. وسيأتي حديث ميمونة رضوان الله عليها يرد على حديث عبد الله بن عكيم. فإذا بارك الله فيكم نحفظ القول الأول يطهر كل شيء، القول الثاني لا يطهر كل شيء وهذا مردود عليه، القول الثالث أنه يطهر. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ein Blinder ist hier im Raum gekommen und er hat sowas gesagt. غير يعني إذا اللحم يؤكل يطهر الإيهاب، أما إذا اللحم ما يؤكل ما يطهر، مثل جلود السباع وغير هذه لقوله صلوات الله وسلامه دباغ الأديم زكاته، دباغ الأديم زكاته أو زكاة الأديم دباغه. الرابع يا أخوة يطهر الجميع إلا الخنزير، وهذا قول أبو حنيفة لقوله لأنه الخنزير لا جلد له. القول الخامس يطهر إلا الخنزير وكذلك الكلب، وهذا قول الشافعي. السادس يطهر الجميع لكن الظاهر دون الباطن، يعني الجلد عندك ظاهر وباطن، ظاهر فوق وباطنه، قال الباطن ما ما ما ما يطهر إنما الظاهر يطهر، وهذا قول الإمام مالك. والسابع القول السابع ينتفع بجلود الميتة ولا وإن لم تدبغ ظاهرا وباطنا، ولكن هذا يا أخوة هذا يعني هذا مطلق قيده حديث أيما إيهاب دبغ، يعني أنت لما تأتي يكون عندك ميتة تأخذها تأخذ منها الجلد وتستخدم هذا الجلد. وعن سلمة ابن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وفي هذا أيضا عند أبي داود وفي صحيح الجامع قوله صلى الله وسلامه عليه دباغ الأديم زكاته. زكاته شو معنى دباغ الأديم زكاته؟ الأديم هو الشيء الذي نستطيع نأكله من الحيوان، فكما أنك ما تأكل ما تأكل إلا بسيأتي حد. إذن هذا الكلام أيضا نقول إنما هو المعنى فيه المعنى في هذا بارك الله فيكم. المعنى في هذا والله تعالى وأعلم أن الدباغ في التطهير بمنزلة التزكية في الإحلال، يعني كما أنت ما تأكل إلا بالذبح كذلك ما تستخدم الجلد إلا بالدباغ. طيب، وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض. بارك الله فيكم. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة، شاة هذه ميتة، فشاف الناس يجروها يرموا، فقال انتفعوا منها يعني بإهابها بجلدها، فقالوا ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها أي بالدباغة يطهر هذا الجلد، بالدباغة يطهر هذا الجلد. القرض هو أحد النباتات التي تستخدم مثل السدر مثل الصابون ومثل هذه الأمور. اختلف أهل العلم طبعا بمسألة الدباغة، ولكن الدباغة هي الدباغة المعروفة، الدباغة المعروفة اللي هي يؤتى بالجلد فينظف ويضاف له مثلا ماء وسدر وقرض وغير هذه الأمور، وآخر شيء ينشف في أشعة الشمس ثم يستخدمه الناس. طيب، بارك الله فيكم. كنت مش قلت يا ابن الانترنت فلما مش قلت يا ابن الانترنت. طيب، الحمد لله رب العالمين. طيب، لا مومنت بدأ. طيب، يس إن شاء الله كنت بس هوغن كمان بس هوغن يس. كم من يتس قوت هيرغن؟ بارك الله فيكم. طيب، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. في كل من يتس عينم تيما ونزوا وزي اخشن بهندل تابن ونزوا. بارك الله فيكم. جابن von heute montieren. Und zwar, Ibn Abbas hat berichtet, Radwanallah alayhi, hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sagte, wenn die Haut oder Fell eines Tieres gegerbt wird, dann ist das rein geworden. Dann ist das rein geworden. Das heißt, barakallahu fikum, darf der Muslim die Häute von Tieren überhaupt benutzen? Ja, wenn die aber gegerbt werden. Das wird gerben. Und hier, barakallahu fikum, haben wir sieben Aussagen von den Gelehrten. Sieben Aussagen von den Gelehrten. Ich sage die sieben Aussagen schnell und dann, inshallah, sage ich euch die wichtigste Aussage, inshallah, oder die stärkste davon. طبعا القول الأول هو القول الحق إن شاء الله، قول الذين قالوا أنه يطهر كل ميت وكذا. Das Gerben, die erste, barakallahu fikum, Aussage ist, das Gerben für die Häute von Tieren macht die Häute rein, macht die Häute rein. Laut Hadith von Ibn Abbas, was wir gerade erwähnt haben. Das ist in Sahih Muslim. Zweitens, barakallahu fikum. Zweitens. Sie haben, es gibt eine Aussage von Gelehrten oder Meinung, die sagen, wenn auch die Häute gegerbt werden, dann bleiben die unrein. Sie bleiben unrein. Und hier hat man ein Hadith genommen von Abdullah ibn Ukaym, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, benutzt von der verendeten Tier, von dem verendeten Tier kein Knochen und kein Haut, kein Fell, kein Knochen. überhaupt nicht von einem verendeten Tier, Verstorbenen. Aber dieses Hadith kann man nicht benutzen, wenn wir gegen den anderen Hadith jetzt das stellen. Und zwar, sehr schöne Aussage von Gelehrten ist, die haben gesagt, diese Aussage gilt für die Haut eines Tieres, bevor man es gegerbt hat. Weil bevor gerben heißt das Ihab, danach heißt das Shen oder Shin. Und deshalb haben sie gesagt, doch, wenn man die Häute von Tieren oder Fell von Tier gegerbt hat, dann kann man das benutzen. Dritte Aussage. Die dritte Aussage, manche Gelehrten sagen, Gerben macht die Haut eines Tieres rein, wenn das Fleisch des Tieres für uns erlaubt ist. Das sind nur Tiere, die für uns erlaubt sind. Und die haben einen Beweis geholt, und zwar, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, das Gerben von Haut eines Tieres ist sein Schlachten. Das heißt, was bedeutet das, das wortwörtlich? Das heißt, wenn die Haut eines Tieres gegerbt wird, dann ist es nur das Tier, was das Fleisch für uns erlaubt ist. Alle andere geht nicht. Und hier, Barakallahu fikum, das kann man auch nicht als Beweis nehmen, weil was der Prophet Muhammad s.a.w. gemeint hat hier ist, wenn du das Fleisch eines Tieres essen kannst, dann musst du dieses Tier davor geschlachtet haben. Und wenn du die Haut eines Tieres benutzen willst, dann muss die Haut davor gegerbt werden. Das ist die Bedeutung des Hadithes. Viertens, sie haben gesagt, alle Tiere, die Haut von allen Tieren wird rein, wenn das gegerbt wird, außer Schwein. Außer Schwein. Und das ist die Aussage von Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Fünftens, Gerben macht alles rein, außer Schwein und Hund. Und das ist die Aussage von Schafi'i. Sechstens, Gerben macht alles rein, aber äußerlich, aber innerlich, das wird Haut, du hast eine Außenschicht und Innerschicht. Die äußere Schicht wird rein, aber die innere nicht. Und das ist die Aussage von Malik. Siebten, man darf die Häute der Tiere benutzen, auch wenn die nicht gegerbt werden. Und diese natürliche Aussage, Barakallahu fikum, kann man leicht sozusagen erklären, indem man sagt, da hat man nur diese Hadithe genommen, die davor sind. Aber danach hat man nicht. Und weil es kommt von Maimuna. Was ist die richtige Aussage? Die richtige Aussage ist die erste Aussage, Wallahu ta'ala ala wa alam. Die erste Aussage. Das bedeutet, jede Haut eines Tieres, wenn das gegerbt wird, dann ist es rein. Jede Haut von jedem Tier. Selbst im Internet. طيب. Dann barakallahu fikum, kommen wir zu einem Hadith von Salama. Allah, ne Shaif, hat man mich mal. Kann man hören? Ja, dann warum schreibt ihr nicht eins? Oder rede ich allein? وعن سلمة ابن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. Das ist bei Ibn Hibban und er hat das als sahih gesagt. Das bedeutet, Gerben der Häute von verstorbenen Tieren ist Reinheit für diese Häute. Das wird, wenn man das gärt, dann ist es rein geworden. Maimuna radhiyallahu anha hat berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorbeigekommen ist an die Leute und sie haben eine Ziege gezogen. Sie haben das so ein Seil und die haben das gezogen und die war verendet. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wieso nimmt ihr nicht die Haut von dieser Ziege? Da hat man gesagt, oh Prophet, sie ist aber verendet, verstorben. Der Prophet sagte, يطهرها الماء والقرض. Das bedeutet, Wasser und Akazie machen das rein. Das wird, wenn das gegerbt wird, dann wird das rein. Wenn das gegerbt wird, dann wird das rein. Wallahu ta'ala ala wa'alam, die erste Aussage ist die richtige Aussage. Jede Haut eines Tieres, wenn das gegerbt wird, dann ist das rein geworden. نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قال قلت عفوا يا رسول الله إن بأرض قوم من أهل كتاب أفنأكل في أنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها يعني هذا واقعنا هل نأكل من آنية أهل الكتاب؟ بارك الله فيكم واستدل بهذا الحديث على نجاسة آنية أهل الكتاب لماذا؟ لأنه يطبخ فيها الخنزير ويطبخ فيها الميتة ويستخدم فيها أمورا حرام فذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولكن هل ذلك لنجاستهم يعني نجاسة أجسادهم أو رطوبتهم بصاق وكذا وهي لا لأنه الإنسان ليس بنجس وإنما الذي ينجسه ما يحمله من اعتقاد فهم النجاسة عندهم باعتقادهم الكفري والعياذ بالله على كل بارك الله فيكم الحديث فيه أنه إذا كان الإنسان ما عنده إلا أنيتهم حتى يأكل فيها يغسلها ويأكل فيها أما أنه ما يغسلها ويأكل فيها ففيه نظر ولكن اليوم يعني حتى هم يغسلوها وينظفوها وكذا بالماء وبكل شيء فلا بأس بهذا والله تعالى أعلى وأعلم هل تؤكل ذبائحهم؟ ذبائحهم لا إلا إذا كانوا من أهل الكتاب وذبحوا والنبي صلى الله عليه وسلم أكل لما دعاه اليهود إلى خيبر لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فأكل لديه وما غسل الآنية قبلها مثلا فلأنه كان المتعارف عليه أنه تغسل إلا أن تجدوا غيرها فكلوا فيه der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte حديث von أبي ثعلب الخشني das bei البخاري مسلم أبو ثعلب sagte O Prophet wir sind in einem Land von Leuten der Schrift von Leuten der Schrift das sind Juden und Christen wir sind in einem Land von Leuten der Schrift dürfen wir ihre Gefäße für Essen und Trinken benutzen oder für Essen dürfen wir das benutzen? Er sagte nein benutzt das für Essen nicht außer dass ihr keine andere Gefäße findet dann wäscht ihr die Gefäße und ihr dürft das benutzen für Essen das war Al-Bukhari Muslim Abu Tha'laba Al-Khushani Abu Tha'laba الخشني أين صحابي إسئة رضوان الله عليه إذا هات دم خفيد محمد صلى الله عليه وسلم شفو آيت كيبن سم إسلام und er war auch in Khaybar und er war dann später in Syrien und er ist dort gestorben im Jahre 65 أبو ثعلب رضوان الله عليه in diesem Hadith بارك الله فيكم ist die Frage darf man die Gefäße von Leuten, die der Schrift sind, benutzen? Der Prophet sagte, nein. Warum? Weil die Schwein essen oder weil sie in diesen Gefäßen Haram, das wird etwas, was nicht erlaubt ist für uns, benutzen. Aber wenn wir keine andere Möglichkeit haben, dann soll das gewaschen werden und dann können wir das benutzen. Aber es gibt auch natürlich, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Einladung von Juden in Khaybar angenommen hat und er war bei ihnen und er hat gegessen. Bei ihnen. Das heißt, hat das gemacht. Warum? Weil die gewaschen haben. Und wenn wir heute wissen, die Leute waschen das oder die sind sauber in diesem Zusammenhang, dann kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa alam. Aber wenn man weiß, dass zum Beispiel Reste noch von Schwein sind oder Reste von Haram sind im Gefäß, dann darf man nicht essen, bevor man es natürlich gewaschen hat. Und wenn man weiß, zum Beispiel ein Hund oder sowas hat von diesem Gefäß gegessen oder hat das berührt, dann auf keinen Fall außer 7-mal und 1-mal davon mit Erde. Und dieses Hadith haben wir, barakallahu fikum, schon hinter uns. Sind die Mushrikin körpermäßig Götzendiener, sind sie körpermäßig auch unrein? Die Gelehrten haben unterschiedliche Aussagen getroffen, aber die richtige Aussage ist, sie sind körperlich rein, aber was sie von Unreinheit tragen bezüglich Beten der Götzen und sowas, das ist nicht in Ordnung in unserer Religion. Allah Ta'ala ala wa ala. Wa an Imran ibn Hussein, Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu توضعوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه. الحديث فيه قصة بارك الله فيك أو متفق عفوا عليه. الحديث فيه قصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر هو وأصحابه رضوان الله عليهم. فبعث عليا ورجلا آخر ليبتغيا الماء. فلقيا امرأة وعندها مزادتين أو سطيحتين من ماء على حمار. فسألها عن الماء فقالت مسيرة يوم، يعني الماء بعيد ولن تجد ماء. فأخذوها وذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومنها وتوضأ أيضا بارك الله فيكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم شرب منها، قال اسقوا واستقوا، فسقى من سقى واستقى من شاء، وكذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادتها، يعني المزادة اللي هي بارك الله فيكم هذا القرب اللي نسميه نحن قربة، والمزادة هي اللي توضع على الحمار بحيث انه يكون فيها ماء ليكون ينقل فيها الماء. فتوضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ايضا معجزة من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، الماء كان قليل وكانوا هم كثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسقوا واستقوا فكثر الماء عليهم. قالت يصبوا منه والماء ما ينفد لسه، يبقى ماء يبقى ماء يبقى ماء حتى ساقوا واستقوا جميعا طبعا ببركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم. ده نيكس حديث اسمه عمران ابن حسين رضوان الله عليه. عمران ابن حسين ده زاكت ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم und seine Gefährten sie haben Wasser von Wassersack einer Götzendienerin benutzt, um Wudu zu machen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das Wasser von einer Götzendienerin genommen, um Wudu zu machen. Und dieses Hadith hat eine Geschichte. Das Hadith ist bei Bukhari Muslim. Das ist eine Geschichte. Und zwar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war mit seinen Gefährten auf Reise. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war mit Gefährten auf Reise. Und die wollten Wasser haben. Sie haben nicht gefunden. Er hat Ali ibn Abi Talib und noch jemanden geschickt, damit sie nach Wasser suchen. Dann haben sie eine Frau gesehen und sie war auf einem Esel und sie haben sie nach Wasser gefragt. Da hat sie gesagt, die Entfernung ist ein Tag und ihr werdet das nicht mehr finden, aber ich habe hier Wasser. Dann haben sie diese Frau mitgenommen und sie waren beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Leuten gesagt, trinkt und trinkt aus und gibt den anderen auch zum Trinken. Und er hat Wasser genommen, um Wudu zu machen. Und es gibt hier in diesem Hadith ein Wunder. Vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und zwar, das kann nicht genug für viele Leute. Das kann 10, 20 Leute. Aber die waren sehr viele. Und trotzdem, barakallahu fikum, haben sie das benutzt alle, sie haben getrunken, sie haben Wudu gemacht und so weiter, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht hat, dass Wasser vermehrt worden ist, und das ist Wunder und das ist Segen von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Zusammenhang. Auf jeden Fall für uns ist wichtig hier, barakallahu fikum, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Wasser genommen hat. Und diese Wassersack ist aus Haut von Tieren. Und diese Tiere, die sind von Mushrikin, von Götzendienern. Das ist wie verstorben. Trotzdem hat der Prophet Muhammad sallam das für Wudu benutzt. Das bedeutet, wir können sagen, mit Sicherheit dann, wenn die heute der Tiere gegerbt worden sind, dann sind das rein geworden und da kann man die benutzen, wie in diesem Hadith klar. Dazu, barakallahu fikum, für Wudu hat der Prophet Muhammad sallam dieses Wasser benutzt und die Sahaba haben getrunken. Das ist bezüglich Gefäße von Kuffar. Das heißt, man darf es, weil das auch gewaschen ist, weil Wasser drin ist. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري. النبي كان عنده قدح يا أخوة وكان له قبضة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب بها فسقط وانكسر فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بشيء من فضة ولحم هذا الشق اللي كان فيه وفيه دليل على أنه إذا كانت نسبة الذهب أو الفضة في الإناء قليلة فيجوز استخدامه للأكل والشرب كما ذكرنا في أول كلامنا في مسألة النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. ما في خلاف بين أهل العلم في هذا، وإنما قالوا من هو يعني من هو الذي جعل الفضة في القدح، هل هو أنس ولا غير أنس ولا هو أبو طلحة ولا غير أبو طلحة. على كل إن احنا يهمنا مسألة هنا بارك الله فيكم أن قدح النبي انكسر das Gefäß von Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم oder nicht Glas heißt das, sondern Becher. Das Becher von Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم wurde barakallahu fikum durch einen Riss beschädigt und der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat das behandelt mit Silber. In diesem Hadith gibt es erstmal barakallahu fikum, dass wenn wenig Silber oder Gold in einem Gefäß ist und das wurde nur um das zu behandeln und da kann man das nicht mehr voneinander trennen, es ist kein Problem zu benutzen, was wir am Anfang an gesagt haben, barakallahu fikum, das wird, wenn wenig Silber oder Gold in einem Gefäß sind, es ist kein Problem. Und in diesem Hadith gibt es nur, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Becher gehabt hat und er hat das benutzt. Die Gelehrten, die haben auch natürlich, das ist barakallahu fikum, der Beweis, dass man ein Gefäß شو معنى التضبيب بالألماني؟ والله شاب ده صوت يتفاجئ تضبيب تضبيب نسم ها فجلد فجلدن أو ده فزلبن فعين جفيس إس إس كين بروبليم wenn das wenig ist natürlich weil das hier von diesem Hadith wir können das nehmen بارك الله فيكم الله تعالى على وأعلم und somit sind wir inshallah mit unserer Wiederholung zu Ende für heute. Und das nächste Mal, inshallah, reden wir über Al-Khamr. Und dann reden wir, inshallah, über andere auch Hadithe. Und damit wir, inshallah, mit Al-Wudu später anfangen können. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Idhan, barakallahu fikum, الآن من هذه الأحاديث انتهينا. اللي عنده سؤال يتفضل. إذا في سؤال تفضلوا. إذا ما في سؤال كفى الله المؤمنين القتال. بس مراجعة بسيطة، إذا لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما عليكم السلام، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه حديث حذيفة. الذي يشرب في ناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحديث الذي بعده إذا دبغ الإهاب فقد طهر. دباغ جلود الميتة طهورها، والشاة لو أخذتم إهابها، ثم مسألة الأكل والشرب واستخدام أنية أهل الكتاب، الوضوء من مزادة المرأة المشركة، وبارك الله فيكم مسألة قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. الصحاف هو مثل الصحن، يعني اللي هو مثل ما تقول المنسف، تعرف هذا المنسف اللي نحن بنعمله؟ Muss man die Gefäße besonders waschen, wenn man weiß, dass vorher Schwein drin war? Wenn das gewaschen worden ist, dann okay. Wenn das gewaschen worden ist, dann okay. Wenn nicht gewaschen worden ist, dann muss man nochmal waschen. Sonst ist man nicht, weil man nicht weiß, ob Schwein drin ist oder nicht. Barakallahu fikum. Das bedeutet, da muss man das machen. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. das klar gesagt hat, als er gefragt worden ist, ob man das benutzen kann für Essen und Trinken. Und er hat gesagt, wenn ihr nicht anderes findet, dann ja. سؤال النوال لو علم الإنسان أنه في الصحن أو مثلا في الكأس أو كذا في الصحن كان في خنزير، لحم خنزير، فهل الإنسان يغسلها مرة تانية؟ إذا يعلم أنها مغسولة فلا بأس يأكل، أما إذا يعلم أنها مو مغسولة فلا يأكل حتى تغسل. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. إذا باع مثلا أحد الكتاب طعام والاعتقاد أنه ما تعرف، شو بتم متأكد من الاعتقاد؟ يعني مو ما تعرف بغض النظر الآن لشو عزمك؟ عزمك على ماذا؟ لحم؟ لحم طعام. طيب واللحم أنت ما بتعرف مذبوح ولا مو مذبوح؟ لا هو يعمل مع أخوي تبعها. ما تأكل؟ والطعام الثاني؟ الطعام الثاني اللي ما فيه لحم ولا شغلات اللحم كل. أما لحم ما يجوز. إذا ما كنت تعلم أنه ذابح وأنه ما من أهل الكتاب فلا تأكل، ما يجوز. مسألة واضحة. وهنا ما يذبحون اصلا. عندنا؟ لا عندنا يذبحوا، عندنا لا بأس، اما هنا اما عندنا لا بأس كل. مو كل الناس يطبخون على مي لحم مثلك ابوي. ها؟ والله اذا مكتوب عليه حلال وانت وسقط بالانسان قل له بذمتك. الالدي والاشياء اذا كانت حلال فكل، اذا مكتوب عليها حلال وانت تثق فيهم، والغالب فيها انه قد تكون حلال، ولكن تنتبه تاني احيانا يكتب حلال بمعنى انه ما في خنزير، ولكن الالدي هذا اللحم اللي عندهم وما اللحم اللي عندهم مكتوب فيه يعني انه هو موجود أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية. والله أي طريقة إسلامية، اليوم صرنا نخاف من أي طريقة إسلامية. نعم الله يهديك، قل آمين. قلنا لك القول الأول هو الصحيح، يعني أيما إهاب قد دبغ فقد طهر، أيما عفوا إهاب دبغ فقد طهر، شو ما يكون خلاص مذبوح طاهر حتى لو كان. ها؟ لماذا لم يعتمد على الحديث الأول؟ روح سأله. لأن الإنسان أهل العلم قال لك هو اعتمد على الحديث الأول، ولكن قال لك الخنزير ما عنده جلد فلذلك ما يعتبر، قال لك هذا لحم، لأن الخنزير حتى إذا بتعرف يعني الخنزير ما بي يشيلوا الجلد منه، بياكلوه هيك أعوذ بالله. المهم صحيح السير الله يهديك. فهذا الأمر. طيب أنا فراغي فنان برودة يصمل ديست فراغي غز بدوتت صحافهما أو صحافهما. بارك الله فيكم. الصحاف داس از وي بلاتا داس از وي بلاتا und das ist immer arabisch das kommt von صحيفة und das ist blatt aber in bezüglich Gefäßen das heißt Teller der große Teller oder die Teller überhaupt. Die zweite Frage von einem Bruder sagt, ja, wie ist das, wenn jemand mich einlädt und er ist Christ zum Beispiel, aber ich weiß nicht, ob er Christ genau ist oder nicht, ob er gläubiger Christ ist oder nicht, und der lädt mich ein. Soll ich essen oder nicht, wenn er mir Fleisch gibt? Ja, wenn du nicht weißt, als ob er Christ ist oder nicht, und du weißt nicht, ob das Fleisch geschlachtet ist oder nicht, dann darfst du nicht essen. Du darfst nicht essen, wenn du nicht weißt, ob das Fleisch geschlachtet ist oder nicht, ob die Person Christ ist oder nicht, weil wir nur Fleisch, geschlachtetes Fleisch von Muslimen, Juden, Christen essen dürfen. Es gibt eine Aussage, dass auch die Majus, Al-Majus, die waren die Leute, die Feuer angebetet haben, dass man von ihnen essen darf, weil es eine Aussage ist von Ibn Hazm, aber die richtige Aussage ist nur, Barakallahu fikum, bei diesen drei Leuten. Das wird Juden, Christen und wir Muslime. Wenn das Fleisch geschlachtet wird, wenn aber das nicht geschlachtet wird, dann darfst du nicht essen. Aber wenn das geschlachtet wird, dann okay. Hast du Zweifel, dann darfst du nicht essen. Hast du Zweifel, darfst du nicht essen. Wenn auch von einem Muslim. Das heißt, wenn ein Muslim dir Fleisch gibt und du hast بس إذا نكش كل قبل أبوي كل قبل يا يتكنت يا أبو هيغن إن شاء الله يتكنت أوكي يا توتون سلايت لايدا ونزا فيلان مخت بروبليم هوتا إيش بايس نيش وغم ممالا فايزة جيت عن وانت فخاي أبو هوتا نيش أوكي كنت يتكوت هيغن. طيب ja, die nächste Frage ist vom Bruder hier, der sagte, Abu Hanifa sagte, wenn Haut wenn die Haut eines Tieres gegerbt wird, dann ist das, was er gemeint hat, Schwein hat keine Haut. Er hat gesagt, Schwein hat keine Haut und deshalb wird auch nicht gegerbt. Von hier sagte er, das geht nicht. Ja, das ist die Sache. Das wird, er hat gesagt, es gibt kein Fell. Es gibt kein Fell für Schwein, deshalb geht das nicht. Und der Bruder sagt, ja, aber was ist mit den anderen Hadithen? Hat Abu Hanifa das nicht gewusst? Er hat das gewusst. Aber er hat hier eine Meinung gesagt, rahimahullah ta'ala, und diese Meinung, Barakallahu fikum, wurde von großen Gelehrten, anderen großen Gelehrten natürlich sozusagen widerlegt. Also das heißt nicht, dass ich meine, wenn man auch sieht, was Abu Hanifa gesagt hat, wenn man diskutiert, dass die Sache in Ordnung ist zum Teil, was er gemeint hat. Aber die Frage ist, hat Schwein Haut oder nicht? Der hat. Das Schwein hat Haut. Und das bedeutet, der Grundsatz, was er genommen hat, der Imam, rahimahullah ta'ala, war nicht sozusagen hundertprozentig richtig. Von hier nur. Aber das ist eine Aussage von einem großen Gelehrten. Und ich empfehle, barakallahu fikum, dass man, wenn man weiß, dass Fleisch von Schwein ist, dass man weggeht. Das wird, kauf das nicht. Wenn du Fell von Schwein hast, dann kauf das nicht. Kauf das nicht auf. Ich meine, damit dein Herz auch, oder von Hund zum Beispiel, kauf das nicht, damit dein Herz natürlich wirklich ruhig bleibt. Allah Ta'ala ala wa a'lam. Zweite Aussage der Gelehrten, in der vorkam, er heißt vor dem gerben Ihab und nach gerben Shen. Bitte noch einmal erklären. Das war Barakallahu Fikum. Die zweite Aussage war bezüglich Hadith von Ibn Abbas. Hadith von Ibn Abbas ist bei Imam Muslim. Hadith von Ibn Abbas ist bei Imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Und dieses Hadith wurde auch von Al-Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Majah und An-Nasa'i berichtet. Und zwar, jede Haut oder Fell eines Tieres, wenn das gegerbt wird, dann ist es rein geworden. Wir haben gesagt, die Gelehrten haben 7 Aussagen diesbezüglich. 7 Aussagen. Die zweite Aussage war, dass manche Gelehrten, wie zum Beispiel Al-Zahiriyya, die heißen Al-Hadawiyya, die haben gesagt, man darf kein Haut eines Tieres benutzen, wenn das auch gegerbt wird. Und da haben sie ein Hadith von Abdullah ibn Ukim. Das ist bei Abu Dawud. Dass der Prophet Muhammad s.a.w. zum nächsten Absturz, inshallah. Aber das passiert, ich weiß nicht warum, aber Allahu a'lam. Taib. Ja, ich meine, ich bin so beliebt. Ich bin so beliebt, dass ich immer Angriffe auf meinen Computer hier auf unser Ding habe. Ich weiß nicht, jetzt, also. Kann man die Zakat an eine Moschee? Erstmal gibt es keine Fragen zum Thema, was wir gemacht haben. Ja. Es gab eine Frage hier wegen der Aussagen von Gelehrten bezüglich der Aussage. Die zweite Aussage. Ja, wegen Ihab und Shen. Wegen Ihab und Shen auch Shin. Was ist Ihab, was ist Shin? Und was bedeutet das? Bezüglich Barakallahu Fikum, Gerben von Häuten von Tieren. Es gab Barakallahu Fikum, ich hab Hadith von Ibn Abbas, Radwallah alayhi, erklärt. Hadith von Ibn Abbas ist: أيما إيهاب دبغ فقد طهر أيما إيهاب دبغ فقد طهر تشبدت كيدي هوت كيدي هوت أي مستيغة سنجولي دي دي كيرب ذات دان إستاس غين جفوغدن دان إستاس غين جفوغدن بشبت ذات بارك الله فيكم فهين dass die Gelehrten 7 Aussagen getroffen haben. Dass die Gelehrten 7 Aussagen getroffen haben. Und diese Aussagen sind wie folgt bezüglich Hadith von Ibn Abbas, Radwanullahi alayhi. Erstens, die erste Aussage, das ist die Aussage auch von Ali ibn Abi Talib, Radwanullahi alayhi, und von anderen Sahaba. Barakallahu fikum, dass jede Haut eines Tieres oder Fell eines Tieres, wenn das gegerbt wird, das Gerben, das bekannte Gerben, dann ist es rein geworden. Die zweite Aussage war, das ist von Al-Hadawiyya. Und Al-Hadawiyya, die sind Leute, Barakallahu Fikum, sozusagen Sie haben jemanden, der hieß Muhammad ibn Abdul Hadi damals, gefolgt. Und das sind Zahiriten. Zahiriten sind eine, sozusagen eine Richtung in der Rechtsschulen, und die nehmen alles wörtlich. Das bedeutet alles so. Das bedeutet, sie suchen, sie haben auch gesagt, es gibt keinen Analogieschluss, und sie suchen nicht, manchmal nicht nach den sozusagen Ursachen eines Urteils oder Grund. Beispiel für diese Leute, zum Beispiel, die haben, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn ihr stilles Wasser habt, dann dürft ihr nicht drin urinieren. Und da haben sie gesagt, ja, aber wenn man das in ein Glas zum Beispiel macht und dann in Wasser gießt, dann ist das kein Problem. Weil die gesagt haben, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat verboten zu urinieren in Wasser. Aber natürlich, der Sinn ist nicht die Tat, die Handlung, sondern ist was anderes. Oder zum Beispiel, die haben gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn eine Jungfrau gefragt wird, ob sie heiraten will oder nicht, dann ist ihre Aussage mit ihrem Schweigen. Das heißt, der Vater sagt ihr, meine Tochter, es gibt einen Mann, der dich heiraten will, und die sagt nicht. Dann heißt das, sie akzeptiert. Oder der Imam fragt sie. Sie sagt sie, willst du diesen Mann als Ehemann haben? Wenn sie schweigt, dann heißt das, sie hat akzeptiert. Denn manche von ihnen sagen, von Zahiriten, die haben gesagt, wenn die Frau sagt, ja, ich will ihn heiraten, dann haben sie gesagt, das geht nicht. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr Schweigen ist ihre Annahme. Auf jeden Fall, die sind große Gelehrten, diese Zahiriten, aber die haben in manchen bestimmten Aussagen, weil sie keinen Analogieschluss haben und die suchen nicht nach der Gründung eines Urteils manchmal, deshalb waren sie so. Auf jeden Fall, die zweite Aussage ist von diesen Leuten, die haben klaren Beweis geholt, normalerweise, das ist von Abdullah ibn Ukaym. Die erste Aussage war, wie ich schon erzählt habe, und zwar barakallahu fikum, von Ali und von anderen Gelehrten, die haben gesagt, jede Haut, wenn das gegerbt wird, dann ist es rein geworden. Dann ist es rein geworden. Dann barakallahu fikum, die zweite Aussage ist von Al-Hadawiyya, und barakallahu fikum, die haben gesagt, man darf überhaupt von einem verendeten oder geschlachteten Tier nicht mehr benutzen. Und die haben dafür ein Hadith geholt von Abdullah ibn Ukaym. Dieses Hadith ist bei Barakallahu fikum. Dieses Hadith ist von Barakallahu fikum Abdullah ibn Ukaym, in dem gesagt worden ist, in dem barakallahu fikum gesagt worden ist, genau, in dem barakallahu fikum gesagt worden ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, benutzt von einem verstorbenen Tier gar nicht. Weder Haut noch Knochen. Oder Asab bedeutet alles, was außer Fleisch ist. Das ist gar nicht. Auch Fleisch und alles. Bedeutet das nicht. Und barakallahu fikum, hier die Gelehrten, die haben natürlich diese Aussage erwidert. Erstens, sie haben gesagt, dieses Hadith, es gibt Ittirad. Ittirad, barakallahu fikum, das bedeutet, es gibt keine Klarheit in diesem Hadith. Das ist sozusagen schwankend. Weil die Aussagen, die waren verschieden bezüglich dieses Hadiths. Aber das Hadith ist sahih. Und das ist bei Abu Dawud. Das Hadith ist sahih. Und das ist, barakallahu fikum, bei Abu Dawud. Und das ist, da kann man nicht Ittirad sagen. Zweitens haben sie gesagt, das Hadith kann Hadith von Ibn Abbas nicht sozusagen beschränken وده das kann nicht aufheben. Das kann das Hadith von Ibn Abbas, was allgemein ist, jede Haut eines Tieres, wenn das gegerbt wird, dann ist es rein, das kann das nicht aufheben. Drittes, haben sie gesagt, wenn wir zwei Hadithe haben, die sozusagen scheinbar gegeneinander sind, dann müssen diese beiden Hadithe in gleichem Niveau sein oder Klassifikation in Hadithlehre. Das wird gleich stark. Aber diese beiden Hadithe, die sind nicht gleich stark. Hadith von Ibn Abbas ist bei Muslim und bei Ashab al-Sunan und das ist mit Sicherheit sahih, aber von Abdullah ibn Ukayn ist das nicht. Deshalb, wir können nicht sagen, das wurde Hadith von Ibn Abbas annulliert. Und wir können auch nicht sagen, dass das aufgehoben wird oder dass diese Hadithe gegeneinander sind. Dies alles wurde sozusagen beantwortet. Aber es gibt etwas Schönes, was die Gelehrten auch dazu gesagt haben. Und zwar, die haben gesagt, der Prophet sagte, benutzt nicht die Haut eines Tieres. Und er hat ein Wort dafür genommen, das heißt, Ihab. Barakallahu fikum, Ihab. Da haben die Gelehrten gesagt, das ist die Haut eines Tieres, wenn das nicht gegerbt wird. Das heißt Ihab, Haut. Aber wenn das gegerbt wird, heißt es Shan. Shan, oder manche sagen Shin. Und das ist nach dem Gerben. Deshalb haben sie gesagt, ja, das stimmt. Ich meine, bevor dass die Haut gegerbt wird, da kann man das nicht benutzen. Aber wenn das gegerbt wird, dann kann man das benutzen. Und der beste Beweis dafür ist, Barakallahu fikum, ist das Hadith, was wir gesagt haben, als Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu alayhi, vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beauftragt worden ist, dass er nach Wasser sucht. Und er hat Wasser bei einer Götzendienerin gefunden. Und er hat dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Sahaba gesagt, sie können davon trinken und sie können auch natürlich davon Wudu nehmen. Und er hat selber Wudu genommen. Wäre das Gerben einer Haut nicht maßgebend, hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nicht gemacht. Die dritte Aussage jetzt. Also diese zweite Aussage kann man nicht sagen. Das weiß ich, Barakallahu fikum, die Leute, die haben immer die Häute von den Tieren gegerbt und das ist sozusagen, die Gelehrten sagen, das ist eine Handlungskonsens. Handlungskonsens, dass die Muslime das immer das tun und benutzen. Dann kommen wir zur dritten Aussage. Und zwar, die haben gesagt, Barakallahu fikum, Gerben macht nur die Haut von Tieren, die für uns erlaubt sind oder die geschlachtet worden sind, rein. Aber wenn die uns nicht erlaubt sind, dann ist ihre Haut auch nach dem Gerben nicht rein. Wir haben einen Beweis, wie bei Abu Dawud, und das sind Sahih al-Jami' auch, Barakallahu fikum, دباغ الأديم زكاته. Das bedeutet, das Gerben für ein Tier, was uns erlaubt ist, ist sein Schlachten. Aber das Hadith heißt was anderes. Das heißt, Gerben, dass man die Häute der Tiere gerbt, macht das rein. Das ist das Gleiche, wenn wir Fleisch eines Tieres essen wollen, dann müssen wir es dafür schlachten. Schlachten für das Essen ist wie Gerben, um zu benutzen. Die vierte Aussage, Barakallahu fikum, ist die Aussage von Abu Hanifa, Rahimahullah Ta'ala, der Imam Abu Hanifa, das ist ja bekannt. Der hat gesagt, Barakallahu fikum, alle Häute von Tieren, die sind erlaubt, außer nach dem Sterben, außer Schwein. Der Wally gesagt hat, Schwein hat keine Haut. Natürlich, das ist die Diskussion, ob Schwein keine Haut hat oder nicht. Schwein hat vielleicht Haut. Und es gibt auch Wildschwein, der hat Fehler. Dann Barakallahu fikum, dann kommen wir zur fünften Aussage, das ist die Aussage von Schafi'i. Das ist die Aussage von Schafi'i, Barakallahu fikum. Und zwar, er hat gesagt, alle Häute von Tieren nach dem Gerben sind rein, das heißt, ihr könnt das auch benutzen, außer Schwein und Hund. Und dann kommen wir zur sechsten Aussage, das ist die Aussage von Imam Malik. Er hat gesagt, alles wird rein, aber äußerlich, aber innerliche Seite des Haut, der Haut wird nicht. Und Barakallahu fikum, die letzte Aussage ist die Aussage von Az-Zuhri oder anderen Gelehrten, die gesagt haben, man kann die Haut eines Tieres benutzen, auch wenn das nicht gegeben wird. Aber Barakallahu fikum, das ist mutlak. Das bedeutet, das ist unbeschränkt, aber es gibt eine Beschränkung dafür, und zwar, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ببعض جلود الميتة طهورها بس حديث الزبايد الحبان قنطس الصحيح الله تعالى على وعلم حديث سلمة ابن المحبق لازم بارك الله فيكم دي أوزاد النخمال شوفي بس من ده شيء ريشتش فشتاننا اوكي طيب بارك الله فيكم jetzt kommen wir zu Fragen, die ich bekommen habe, ja? Die allgemein sind. Zum Thema vielleicht haben wir nicht mehr.